Ich lebe mein Leben und du lebst dein Leben. Ich bin nicht auf dieser Welt, um deinen Erwartungen zu entsprechen, und du bist nicht auf dieser Welt, um meinen Erwartungen zu entsprechen. Ich bin ich und du bist du. Und wenn wir uns zufällig treffen und finden, dann ist es schön. Wenn nicht, dann ist auch das gut so. So lautet die religiöse Hymne an die Autonomie, das Gestaltgebet des Begründers der Gestalttherapie, Fritz Perls. Perls war eine Leitfigur der humanistischen Psychologie, die nach der Studenten- und Hippie-Bewegung den Wunsch vieler junger Menschen nach einem neuen Menschenbild bediente. Zu diesem neuen Bild gehörte vor allem ein Wert: unabhängig zu sein. Unabhängig von einer Generation autoritärer, in Deutschland durch den Nationalsozialismus geprägter Eltern. Und auch unabhängig von deren Geschichte. Autonomie war auch ein politischer Begriff. In Italien hatte sich Ende der 1960er Jahre eine Gruppe mit dem Namen Arbeiterautonomie gegründet, die für autonome Arbeiterkämpfe, unabhängig von linken Parteien und Gewerkschaften, stritt. In Deutschland begannen sich seit den späten 70er Jahren einige lose anarchistische Gruppen als Autonome zu bezeichnen. Sie traten als militante Blöcke schwarz gekleideter Demonstranten in Erscheinung, die den Kommerz von Mode und Musik ablehnten und dem Punk huldigten. Pogo im Togo. Die autonome Lebenskultur mit ihren besetzten Häusern und ihrem demonstrativen Bierkonsum blieb allerdings infantil, da sie Verantwortung ablehnte. Sie steckte kollektiv in einem Konflikt, den Psychotherapeuten den Autonomie-Abhängigkeitskonflikt nennen. Mit diesem Wort bezeichnet man eine Gefühlslage von Kindern ab dem Ende des zweiten Lebensjahres. In dieser Zeit gewinnen Kinder mehr Kontrolle über ihre Motorik. Sie möchten sich behaupten und eigenständig werden. Zugleich haben sie Angst davor und sehnen sich nach Bemutterung. Wunsch nach Trennung und Angst vor Trennung gleichzeitig. Nur wer diesen Konflikt gut gelöst hat, kann später das Gebet der Autonomie von Fritz Perls sprechen und hat keine Angst vor Einsamkeit. Politisch ist der Konflikt zwischen Autonomie und Abhängigkeit virulent, wenn Versorgungswünsche an Vaterstaat oder Mutterpartei anhalten und man gleichzeitig unabhängig sein will. Sein Leben selbst gestalten, sich von niemandem reinreden lassen, wie der postmoderne Wertekanon verlangt. Der Wert der Autonomie wird heute von humanistischen Psychologen und Marktstrategen des modernen Konsumkapitalismus gleichermaßen vertreten. Ich bin hier, um zu sagen, dass ich ein Mensch bin, der nicht für andere lebt, heißt es, ähnlich wie bei Perls, bei dem liberalen Wirtschaftsprediger Howard Roth. Jeder hat für sein eigenes Glück zu sorgen, das ist die Botschaft für das Spiel an der Börse. Und mehr als die Jugend selbst propagieren heute Werbemanager für Kindergüter die Autonomie von Kindheit und Jugend. Autonome Jugendliche sind autonome Kunden. Kein Wunder, gibt doch der US-amerikanische Durchschnittsjugendliche zwischen 12 und 19 pro Woche $97 aus. Da wünscht sich der Kapitalismus junge Menschen, die schon früh autonom Geld ausgeben.